Kundgabe 4288. Empfangen durch Bertha Dudde am 28.04.1948. Vermehrtes Leid in der Endzeit. Gottes Liebe. Was auch über euch kommen mag, zweifelt nicht an meiner Liebe zu euch und an meiner Macht. Wisset, dass alles nötig ist, sowohl für euch, die ihr als meine Mitarbeiter auf Erden tätig seid, in der letzten Zeit vor dem Ende, als auch für die Menschen, die mir fernstehen und noch gewonnen werden sollen für das geistige Reich. Dass ihr, die ihr mir angehören wollet, auch betroffen werdet von dem Leid, ist nicht zu umgehen. Doch immer wieder gebe ich euch die Versicherung, dass ihr nicht ohne meine Hilfe und meinen Schutz bleiben werdet, dass selbst das Schwerste für euch ertragbar sein wird, so ihr mir innig verbunden bleibet. Es ist die Zeit der großen Trübsal angebrochen, von der geschrieben steht, dass sie die letzte Zeit einleitet, und jeder Einzelne wird sie spüren müssen. Nur wer meinem Gegner angehört, der wird unberührt bleiben und irdisches Wohlergehen zu verzeichnen haben. Aber lasset euch davon nicht beirren. Meine Liebe gehört euch, die ihr leiden müsset. Euch bedenke ich anders als mit irdischen Gütern. Euch gebe ich geistigen Reichtum, wenngleich ich mir auch eure irdischen Sorgen angelegen sein lasse. Ihr werdet nicht zu darben brauchen. Seele und Leib will ich mit Nahrung versehen. Also brauchet ihr euch nicht zu sorgen um deren Erhaltung. Und dennoch werdet ihr kämpfen müssen und große Kraft benötigen, die ich euch stets zuführe durch mein Wort. Je inniger ihr mein Wort begehret und es aufnehmet in euer Herz, desto leichter werdet ihr durch das Erdenleben gehen, selbst wenn es, äußerlich gesehen, schwer ist für euch. Die Zeit der Trübsal ist angebrochen. Denket daran, wenn ihr das Leben nicht mehr ertragen zu können glaubt, denket daran, dass das Ende nahe ist und dass unweigerlich eine Notzeit vorangehen muss, weil ich es vorausgesagt habe und mein Wort sich erfüllen muss und weil anders die Seelen nicht mehr gerettet werden können, die noch nicht gänzlich meinem Gegner verfallen sind. Und denke daran, dass die Zeit bis zum Ende nur noch kurz ist und darum vermehrtes Leid bringen muss, um das Ausreifen zu beschleunigen, auf das ihr am Ende in einem Zustand seid, dass ich euch zu mir nehmen kann, dass ihr mich schauen könnet, wenn ich in den Wolken kommend mich euch sichtbar machen will. Denke daran, dass dieses Schauen einen Reifegrad erfordert, der nur durch Liebeswirken und Leid erreicht werden kann, dass ich euch aber auch Letzteres erträglich machen kann, so ihr nur glaubet. Lasset euren Glauben stärker werden, und ihr könnet euch dadurch selbst das Leid verringern, denn dann werdet ihr erreichen, was ihr erbittet, weil ich euch die Verheißung gegeben habe. Bittet, so wird euch gegeben werden. Klopfet an, so wird euch aufgetan. Amen.